Father, bless these words. Vater, segne diese Worte. To our hearts, I ask. Für unsere Herzen. Darum bitte ich dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. If you had to ascribe one characteristic to God for all of eternity. Wenn du Gott mit einer Charakteristik für die ganze Ewigkeit zuschreiben willst. If you could say to God one word. Wenn du Gott ein Wort sagen könntest. That God be this forever and ever and ever and ever. Gott sei so für immer und immer und immer. Yes, Lord, forever and ever this one thing. Für immer und immer diese eine Sache. This word is repeated over and over. Und das ist wiederholt und wieder, also wiederholt sich immer wieder. In different Bible passages. In verschiedenen Bibeltexten. And we'll get into that one word. Und wir kommen gleich auf dieses Wort. But before we do, let's start in 1 Peter chapter 5. Aber bevor wir damit anfangen, schlagen wir auf 1. Petrus 5. Because it leads right up to it in the last one of the last verses. Weil es geht genau zu diesem Wort hin in einem der letzten Verse. I don't have the text in German. Ich habe den Text jetzt nicht auf Deutsch auf dem Slides. I've translated the text direct from the Greek. Weil ich den Text direkt aus dem Griechischen übersetzt habe. From a book called The Complete Word Study New Testament. Von einem Buch, das heißt eben The Complete Word Study of the New Testament. By Spyros Zodiadis. He's a world-renowned Greek scholar. Er ist ein weltbekannter griechischer Gelehrter. He's probably dead by now. Wahrscheinlich ist er jetzt schon tot. I met him when he was at our Bible school. Ich habe ihn damals getroffen, wie er bei unserer Bibelschule unterrichtet hat. He was so brilliant. Und er war so brillant. He just walked into the classroom and said, "Where are we today?" Er ging hinein in das Klassenzimmer und sagte, wo waren wir heute? And we said Romans. Sagte Römer. He said what verse? Ich sagte welchen Vers? We said verse 18. Sagte Vers 18. And then he just from the top of his head. Und er einfach aus seinem Kopf heraus. Spent over nearly 2 hours just on that one verse. Hat 2 Stunden lang über diesen einen Vers gesprochen. Explaining the Greek and hat das Griechische erklärt. It was just such an experience. Es war wirklich eine Erfahrung. So I'm going to take some of his notes and go back to the text. Also ich nehme seine Notizen her und gehe zurück zu dem Text. And you can buy this book yourself. Ihr könnt das Buch auch selbst kaufen. But the text reads like this, 1 Peter 5:5. Aber der Text geht folgendermaßen, 1. Petrus 5:5. You younger men, ihr jüngeren Männer, likewise begin even as I speak, seid gleich wie während ich rede, to be subject to your elders. Unterwürfig gegenüber den Älteren. It implies that it's not happening. Das impliziert, dass es noch nicht passiert. And Peter wants it to begin to happen. Aber Petrus will, dass es anfängt zu passieren. Begin even as I speak to subject yourself to the elders. Beginnt, während ich euch das sage, euch den Älteren zu unterwerfen. And all of you begin even as I speak to clothe yourselves with humility toward one another. Und ihr alle beginnt damit, während ich noch rede, euch mit Demut anzukleiden gegenüber den anderen. For even as I speak, und während ich zu euch rede, God is opposing the proud, widersteht Gott dem Stolzen, and giving grace to the humble, aber er gibt Gnade den Demütigen, even as I speak, während ich euch das noch sage. Verses 6 und 7. Therefore be humbled. Deswegen seid demütig. Under the mighty hand of God. Unter der mächtigen Hand Gottes. Most translations say humble yourself. Die meisten Übersetzungen sagen demütige dich selbst. But the Greek is in the passive. Aber im Griechischen steht das passiv da. So the action is happening on us. Das heißt, die Handlung geschieht zu uns oder auf uns. So it's be humbled under the mighty hand of God. Also werdet gedemütigt unter die mächtige Hand Gottes. That he through a simple act might lift you up at a definite point of time. Damit er durch eine einfache Handlung euch zur rechten Zeit aufhebt. We'll come back to this later, but just follow me. Wir kommen später darauf zurück, aber folgt mir. Casting all your anxiety on him through a simple act. Werft all eure Ängste auf ihn durch eine einfache Tat. It actually means once and for all. Es bedeutet ein für alle Mal. It means that you don't have to keep running around and around and around and around to healing services over the same issue once, you know, over and over and over and over again. Das bedeutet, dass du nicht wegen einer und derselben Sache immer wieder verschiedene Heilungsgottesdienste besuchen sollst. It says, be humbled under the mighty hand of God. Es heißt, werde gedemütigt unter die mächtige Hand Gottes. That he through a simple act, dass er durch eine einfache Handlung, may lift you up at a definite point of time, damit er dich zu einer bestimmten Zeit aufhebt. God has marked the time, it's coming. Gott hat diese Zeit markiert und sie wird kommen. casting all your anxiety on him through a simple act. Indem ihr all eure Ängste auf ihn werft durch eine einfache Handlung. Once and for all. Einmal für, also ja, einmal für alle Zeit und für alle Mal. Because he cares for you even as I speak. Weil er sich um euch sorgt, während ich das zu euch rede. Verse 8. Vers 8. As I speak, begin to be sober, be on the alert. Während ich zu euch spreche, seid nüchtern und wachsam. Your adversary, the devil, euer Widersacher oder Feind, der Teufel, prowls around even as I speak. Also schleicht umher, während ich zu euch spreche. Like a lion continually roaring, wie ein Löwe, fortwährend brüllend. And continually seeking someone to devour through a simple act. Fortwährend jemanden suchen, den er verschlingen kann durch eine einfache Handlung. He's continually roaring. Er brüllt die ganze Zeit. Intimidating. Er schüchtert ein. He's continually seeking. Und er sucht die ganze Zeit someone to devour through one simple act. Den er verschlingen kann durch eine einfache Handlung. Vers 9. But begin as I speak. Aber fangt an, während ich zu euch spreche, to resist him. Ihm zu widerstehen. Firm in your faith. Seid fest in eurem Glauben. Knowing that the same experiences of suffering, und wisst, dass dieselbe Erfahrung des Leidens, are continually being accomplished by your brethren who are in the world. Werden fortwährend getan durch eure Brüder im Glauben, die in der Welt sind. So we're not alone. Wir sind nicht alleine. The people in North Korea who are suffering terribly, die Menschen in Nordkorea, die schrecklich leiden. The people in Indonesia, South America, die Menschen in Indonesien oder Südamerika, Uzbekistan, Yemen, Saudi Arabia, Iran, Irak, Afghanistan, Somalia, Vietnam, the Maldives, die Malediven, Ethiopia, Egypt, Ägypten, all these countries where persecution is severe. All diese Länder, in denen die Verfolgung sehr stark ist, is an encouragement to us, ist eine Ermutigung für that uns, our brothers and sisters around the world, dass unsere Brüder und Schwestern in der ganzen Welt are resisting the devil. Dem Teufel widerstehen. And the greatest way to resist the devil, und die größte Art und Weise, dem Teufel zu widerstehen, is what we talked about a couple weeks ago. Ist das, worüber wir vor ein paar Wochen gesprochen haben. The absolute most powerful way to resist the devil, die allermächtigste Sache, wie man dem Teufel widerstehen kann, is through voluntary accountability. Ist eine freiwillige Rechenschaft abzugeben. Voluntary accountability. Eine freiwillige Rechenschaft. Formal accountability, die formelle Rechenschaft, acts upon me. Passiert mir gegenüber. Somebody is holding me accountable. Jemand zieht mich zur Rechenschaft. I am holding someone accountable. Oder ich ziehe jemanden zur Rechenschaft. That's formal accountability. Das ist formelle Rechenschaft. But moral accountability, aber moralische Rechenschaft, is I am voluntarily coming to be accountable. Bedeutet, dass ich freiwillig Rechenschaft abgebe. That means I'm giving someone permission. Das bedeutet, ich gebe jemandem die Erlaubnis, to tell me that I'm wrong. Mir zu sagen, dass ich falsch liege. This is the most powerful way you can resist the devil. Das ist die mächtigste Art und Weise, wie du dem Teufel widerstehen kannst. Telling you, in 35 years of walking with the Lord, in 35 Jahren, in denen ich mit dem Herrn wandle, the people who have been independent, die Menschen, die unabhängig sind, who have isolated themselves from the body of Christ, die sich selbst vom Leib Christi isoliert haben, churches that have isolated themselves from the body of Christ worldwide, oder Gemeinden, die sich isoliert haben von dem Leib Christi weltweit, ministries who pull aside unto themselves, Dienste, die sich selbst zur Seite gezogen haben und ganz unter sich geblieben sind, churches, Gemeinden, who become isolated, independent, die isoliert und unabhängig geworden sind, are a perfect target for the devil. Sind ein perfektes Ziel für and den Teufel. Those are the people that he is looking for, und das sind die Leute, an die er sucht, that through a simple act he can devour. Die er durch eine einfache Handlung verschlingen kann. So, give someone permission, das heißt, gib jemandem die Erlaubnis, to tell you you're wrong. Dir zu sagen, dass du falsch liegst. It's gotta be someone you trust. Es muss jemand sein, dem du vertraust. Not someone who's presumptuous. Nicht jemand, der immer nur so Annahmen macht. Someone who's proud. Oder jemand, der stolz ist. Who's gonna be puffed up because you ask him this. Jemand, der aufgeblasen wird, weil du ihm das fragst, someone who's humbled by it. Sondern jemand, der dadurch demütig oder gedemütigt wird. Because if you don't, like we said, if you don't give someone permission, weil wenn du nicht jemanden die Erlaubnis gibst, in Luke chapter 22 verse 31, in Lukas 22, 31, the devil will demand permission. Dann wird der Teufel nach der Erlaubnis verlangen. And God will give him permission. Und Gott wird ihm die Erlaubnis geben, to test how genuine you are. Dich zu prüfen, wie echt du bist. The devil will go right toward those points that are wrong. Und der Teufel wird genau die Punkte angehen, wo du falsch liegst. Because he accuses us before God day and night. Weil er verklagt uns vor Gott Tag und Nacht. So why should I wait for the devil to go to God for permission? Warum sollte ich darauf warten, dass Satan vor Gott geht und ihn um Erlaubnis fragt? To test me in the area that is wrong. Mich auf dem Gebiet zu testen, wo ich falsch liege. When I can give someone I trust permission. Wenn ich jemanden, dem ich vertraue, die Erlaubnis geben kann. To say, tell me. Dass ich ihm sage, sag mir. If you see something wrong. Wenn du siehst, dass ich was Falsches mache. Like I said a couple weeks ago, I have four people. Wie ich letzte Wochen oder die letzten Wochen gesagt habe, ich habe vier Leute in, the congregation that I've chosen, in der Versammlung, die ich ausgewählt habe, to help me with my messages. Die mir helfen mit meinen Botschaften. They write me emails, sie schreiben mir E-Mails and I gave them permission to critique me. Und ich habe ihnen die Erlaubnis gegeben, mich zu kritisieren. And to say, hey, this could be better. Und die, also die mir schreiben dürfen, das könnte besser this sein. This was unclear. Das war unklar. Maybe it was too long, too vielleicht short. War das zu lang, zu kurz. Maybe I was rushing. Vielleicht bin ich maybe da durchgehetzt. Vielleicht war es zu langsam. Give me your impression. Ich habe sie gebeten, gib mir deinen Eindruck. And you guys, and you can talk about it among yourselves. Und ihr vier könnt untereinander darüber reden. Because I trust you for. Weil ich euch damit vertraue. One of them is not my wife. Eine von den Personen, also keine von den Personen ist meine Frau. She will do that anyway. Weil sie macht das sowieso. So, but I have four other people. Ich habe noch vier weitere Leute. She will do that whether I want it or not. Sie wird das machen, ob ich will oder nicht. Okay, let's go further. Machen wir weiter. Verse 10. Vers 10. After you have temporarily suffered for a little while. Nachdem ihr für eine kurze Zeit oder temporär gelitten habt, für eine kleine Dauer. The God of all grace who called you through a simple act. Der Gott aller Gnade wird euch berufen durch eine einfache Handlung. To his eternal glory in Christ. Zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Desires himself to perfect, confirm, strengthen and establish you. Und er verlangt danach, also euch vollkommen zu machen, euch festzusetzen, zu stärken und aufzurichten. Now verse 11. Vers 11. To him be dominion. Ihm gehört die Herrschaft. Forever and ever. Für immer und immer. That's our word. Das ist unser Wort. To him be dominion. Ihm gehöre die Herrschaft. I mean, they could have used to him be holiness. Man könnte auch verwenden die Heiligkeit. To him be love. Oder die Liebe. To him be power. Die Macht. On and on and on. Und so weiter und so fort. But the writer chose one word. Aber der Schreiber hat dieses eine Wort verwendet. Peter chose one word, and other writers are choosing this word. Also Petrus hat dieses Wort gewählt und andere Schreiber auch. To him be dominion forever and ever and ever. Die Herrschaft für immer und immer. And when we stand before God. Und wenn wir vor Gott stehen. Everything is reviewed. Und alles wird aufgedeckt oder nochmal gesehen. To him be dominion forever and ever. Werden wir ausrufen, ihm gehöre die Herrschaft für immer und immer und immer. But this word Kratos, or Kratos, griechische Wort Kratos, is an interesting word. Ist ein interessantes Wort. We'll come to it in a moment. Don't go further. Wir kommen gleich darauf zurück. Geht noch nicht weiter. Let's start with the word energia. Nimm mir kurz das Wort vor energia. To act. Zu handeln. Or to work. Oder zu arbeiten. I worked harder than them all. Ich habe härter gearbeitet als sie alle. Paul said. Hat Paulus geschrieben. In Ephesians 4:16, every part in the body has energy. Also in Hebräer 4:16 hat jeder Teil Epheser 4:16 hat jeder Teil des Leibes Energie. Every single one of us in the church have an energy from God. Jeder von uns in der Gemeinde hat eine Energie von Gott. We do a work. We have our part. Wir machen eine Arbeit. Wir haben Teil daran. To act. Wir handeln oder arbeiten. Dunamis. Is the ability to act. Ist die Fähigkeit zu arbeiten oder zu handeln. So, there's a car. Da gibt's ein Auto. And I could try to drive the car. Und ich könnte probieren, das Auto zu fahren. Question is, do I have the dunamis? Die Frage ist, habe ich das die Dunamis? I mean, I could act. Ich meine, ich könnte es machen. Or I could try this motorcycle. Oder ich könnte dieses Motorrad fahren. But do I have the dunamis to drive this motorcycle? Aber habe ich die Dynamis, um dieses Motorrad zu fahren? I could have the dunamis. Ich könnte die Dynamis haben. But we want to go to the other side of Europe. So do I have the strength? Aber wir wollen ans andere Ende von Europa fahren, also habe ich die Kraft? Do I have the ischias? Habe ich die Ischias? To drive this motorcycle. Um dieses Motorrad zu fahren. From Vienna to Stockholm. Von Wien nach Stockholm. Another question is, do I have the exousia? Und dann die nächste Frage ist, habe ich die Exousia? Do I have the right? Habe ich das Recht? Do I have a driver's license? Habe ich einen Führerschein? So I have to ask myself all these questions. Und ich muss mir selbst diese Fragen stellen. Do I have the ability? Do I know how to drive a motorcycle? Habe ich die Fähigkeit? Weiß ich, wie ich ein Motorrad fahre? Do I have the strength? Habe ich die Stärke? It's going to be a long ride. Weil es wird eine lange Fahrt. And do I have the right? Do I have a driver's license? Und habe ich das Recht dazu? Habe ich einen Führerschein? This word kratos is such a powerful word. Und dieses Wort kratos ist so ein kraftvolles Wort. It took me a while to figure this out last night. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich das herausgefunden habe letzte Nacht. But I went through all of my Greek dictionaries and everything I could find in my library. Also ich bin durch meine griechischen Wörterbücher durchgegangen und durch jedes Buch, das ich in meiner Bibliothek hatte. About 2 o'clock in the afternoon, in the evening, I came up with this definition. Und 2 Uhr früh bin ich auf diese Definition gekommen. Kratos. Kratos, the sovereign rule, die souveräne Herrschaft, that controls and determines all activity, die alle Aktivitäten kontrolliert und bestimmt. So somebody wants to go on the motorcycle trip with us. Jemand will bei diesem Motorradtrip mit uns mitfahren. And I say, und ich sage, do you know how to ride a bike? Weißt du, wie man ein Motorrad fährt? Sure. Sicher. Are you strong? Bist du stark? Sure. Sicher. Do you have a motorcycle license? Hast du einen Führerschein, einen Motorradführerschein? Sure. Sicher. And then the guy says, and by the way. Und da sagt der Mann, und übrigens, I'm the governor. Ich bin der Governor. Of all of Austria, all of Europe. Von ganz Europa. I have sovereign rule that controls and determines all activity. Ich habe die souveräne Herrschaft, die alle Aktivitäten oder Handlungen kontrolliert und bestimmt. I'm above the ability, the strength and the right. I'm above. I've actually determined all of that. Ich bin über der Fähigkeit, der Stärke und dem Recht, weil ich bestimme das alles. This is what we give to God for all of eternity. Das ist es, was wir Gott geben für alle Ewigkeit. We say to God, wir sagen zu Gott, the sovereign rule that controls and determines all activity be yours forever and ever and ever. Die souveräne Herrschaft, die alle Handlungen kontrolliert und bestimmt, gehört dir für immer und immer und ewig. This translation uses the word dominion. Diese Übersetzung verwendet das Wort Herrschaft. Some translations use the word Macht or power. Andere Übersetzungen verwenden das deutsche Wort Macht oder Kraft. But what I want you to see is the next verse. Aber was ich will, dass ihr seht, ist der nächste Vers. Going back to verse 6. Zurückgehend auf Vers 6. Therefore be humbled under the Kratos hand of God. Deswegen werdet gedemütigt unter der Kratos Hand von Gott. Under the mighty hand of God. Unter die mächtige Hand von Gott. Be humbled under the hand of God. Werde gedemütigt unter die Hand Gottes. That sovereignly rules. Die souverän regiert. Controls and determines all activity. Dem sie alle Handlungen kontrolliert und bestimmt. Remember, God resists the proud. Erinnert euch daran, Gott widersteht dem Stolzen. And gives grace to the humble. Und gibt Gnade den Demütigen. The synonym of humility is dependency. Das Synonym von Demut ist Abhängigkeit. God resists the proud. Gott widersteht dem Stolzen. Gives grace to the humble. Gibt Gnade den Demütigen. Therefore, deswegen, be humbled under the Kratos hand of God. Deswegen werde gedemütigt unter die Kratos Hand von Gott. The hand of God that controls all activity. Die Hand von Gott, die alle Aktivitäten kontrolliert. This is very powerful. Und das ist sehr kraftvoll. Because weil in Colossians chapter 1, you can turn this off now. In Kolosser 1. Well, let's go to one more verse. Gehen noch zu einem Vers. I had one more verse there. Luke chapter 1. Lukas Kapitel 1. Look at what Mary says. Schauen wir, was Maria gesagt hat. For the mighty, für die mächtige, dunatos one, also die dunatos, coming der eine, from the word dunamis, also kommt von dem Wort has dynamis, done great megas things for me, hat große mega Dinge für mich getan, megas, and holy is his name, und heilig ist sein Name. He has done kratos deeds with his arm. Er hat mächtiger oder Kratos Taten mit seinem Arm vollbracht. He has scattered those who were proud in the thoughts of their heart. Er hat die verstreut, die stolz in ihren Gedanken ihres Herzens waren. He has brought down rulers from their thrones. Er hat Herrscher von ihren Thronen runtergeholt. And has lifted up those who were humble. Und hat die erhoben, die demütig sind. Oder waren. That's what his Kratos does. Und das ist es, was ein Kratos macht. God controls and determines all activity on the earth. Gott kontrolliert und bestimmt alle Handlungen auf der ganzen Welt. All dictators who are ruling, like in North Korea. Alle Diktatoren, die irgendwo regieren, zum Beispiel in Nordkorea. Their days are numbered. Ihre Tage sind gezählt. God is in sovereign control of everything. Gott ist in souveräner Kontrolle von allem. Satan in Hebrews chapter 4 verse 14. Satan in Hebräer 4, 14 had Kratos over this world. Hatte Kratos über diese Welt. He had a sovereign rule over this world. Er hat eine souveräne Herrschaft über diese Welt. He was the god of this world. Er war der Gott dieser Welt. The prince of this world. Der Prinz dieser Welt. The whole world was under his power. Die ganze Welt war unter seiner Macht. And when Jesus died, aber als Jesus starb and rose from the dead, und auferstand von den Toten, he destroyed the sovereign rule of Satan, hat diese souveräne Herrschaft von Satan zerstört, which actually was not as sovereign as Satan thought, die nicht so souverän war, wie Satan es angenommen hat. Because Satan's mini sovereign rule was under God's major sovereign rule. Weil diese Mini-Herrschaft von Satan war unter Gottes großer Herrschaft. God's Kratos power, Gottes Kratos Macht. And we can use the word sovereignty here. Und wir können hier das Wort Souveränität verwenden. God's sovereignty, Gottes Souveränität, is expressed in two ways. Wird auf zwei Arten ausgedrückt. From the text. Vom Text her. He humbles the proud. Er demütigt die Stolzen. And he gives grace. He humbles the proud and gives grace to the humble. Er demütigt die Stolzen und er gibt Gnade den Demütigen. He resists the proud. Er widersteht dem Stolzen. He comes against them. Er geht gegen sie vor. And he arranges activities. Und er arrangiert Aktivitäten. He controls and determines activities. Er kontrolliert und bestimmt Aktivitäten. To humble the proud. Um den Stolzen zu demütigen. That's why he says in Luke 14:11. Deswegen sagt er in Lukas 14:11. If you humble yourself, I will lift you up. Wenn du dich selbst demütigst, werde ich dich erheben. If you lift yourself up, I will bring you down. Wenn du dich selbst erhebst, werde ich dich runterbringen. You think about Jacob and Esau. Denk an Jakob und Esau. Where Esau was the older son. Esau war der ältere Sohn. The firstborn of Jacob. Der erstgeborene of Isaac. Von Isaac. And he had all the rights as the older son. Und er hatte all die Rechte des älteren Sohns. But was very familiar with it. Aber er war zu leichtfertig oder zu vertraut damit. And he despised his birthright. Und er hat sein Geburtsrecht verachtet. Which for us represents the Bible. Was für uns die Bibel repräsentiert. The promises of God. Die Verheißungen Gottes. He despised it. Er hat das verachtet. He ignored it. Er hat es ignoriert. He was indifferent toward it. Er war gleichgültig dem gegenüber. We can be the same way. Und wir können genauso sein. I ask myself, how many people in our church read their Bibles? Ich frage mich, wie viele Menschen in unserer Gemeinde lesen ihre Bibeln? It's your birthright. Es ist dein Geburtsrecht. I spent this week in 2 Timothy. Ich habe diese Woche in 2. Timotheus verbracht. I read it word by word. Ich habe es Wort für Wort gelesen. Phrase by phrase. Phrase für Phrase. It was so awesome. Und es war so großartig. I thought, wow. Ich habe gedacht, wow. Wow. When the cellar is finished, I'd like to teach 2 Timothy. Ich habe gedacht, wenn der Keller fertig ist, möchte ich gern 2. Timotheus lernen. Wow. My wife read about Denzel Washington, this great actor. Meine Frau hat über diesen großartigen Schauspieler Denzel Washington gelesen. Who is a fervent Christian. Der ein hingegebener Christ ist. And wants to evangelize as many people as he can. Und der so viele Menschen wie möglich evangelisieren will. He says he reads a chapter of the Bible every morning. Und er sagt, er liest jeden Morgen mindestens ein Kapitel der Bibel. At least read a chapter of the Bible every morning. Also mindestens lies ein Kapitel am Morgen or aus der during Bibel. The day. Oder irgendwann während des Tages. But even better, study a chapter of the Bible. Oder noch besser, studier ein Kapitel in der Bibel. Study a chapter. Studiere das Kapitel. God resists the proud. Gott widersteht dem Stolzen. God gives grace to the humble. Und Gott gibt Gnade den Demütigen. Now, why did I say we should study the Bible? Where was I before that? I just lost myself. Also, warum habe ich gesagt, studiert die Bibel? Wo war ich vorher? The birthright. The birthright. Das erste exactly. Geburtsrecht. Exactly. Thank you. I would never have remembered that. The birthright. Das Erstgeburtsrecht. Esau despised his birthright. Esau hat sein Erstgeburtsrecht verachtet. It can be the same with us. Und uns kann dasselbe We're passieren. Indifferent toward it. Wir werden gleichgültig dem Our gegenüber. Bibles gather dust. Und unsere Bibeln sammeln Staub. But we understand that God is a merciful and gracious God. Aber wir verstehen, dass Gott ein barmherziger und gnädiger Gott ist. Everything will be fine. Alles wird schon okay sein. But we have an attitude toward our birthright. Aber wir haben diese Einstellung gegenüber unserem Geburtsrecht. And Esau assumed everything would be fine. Und Esau hat angenommen, es wird schon alles passen. Because his dad was slowly getting older. Weil sein Vater wird langsam älter. And his dad really liked him. Und sein Vater hat ihn sehr gern gehabt. Because Esau was a hunter. Weil Esau war ein Jäger. And Jacob was a mama's boy. Und Jakob war ein Mamasöhnchen. Jacob stayed home and made cakes and Jakob blieb zu Hause und so Kuchen gebacken and donuts und Donuts and cupcakes with mom und so Muffins für mit der Mama and helped to clean the house und hat geholfen, das Haus zu reinigen, set the table every day hat jeden Tag den Tisch gedeckt and washed the dishes und hat danach das Geschirr gespült. He probably even wore an apron. Vielleicht hat er sogar so ein Putztuch, also ein Geschirrtuch umgetragen. Was a man's man. Aber Esau war so wirklich ein männlicher Mann. When Jacob started making the French toast and the cupcakes, wenn Jakob angefangen hat, den French Toast zu machen und Esau die Muffins, picked up his bow and went hunting. Ist Esau losmarschiert mit seinem Bogen, um zu jagen. And he would bring back meat. Und er brachte Fleisch nach Hause. All different kinds of meat. Verschiedenste Arten von Fleisch. And his dad loved it. Und sein Vater liebte so das. Esau was a dad's kind of a son. Also der Esau war eher so ein guter Sohn für seinen Vater. And Jacob was a mama's kind of son. Und Jakob war eher so ein mutterbezogener Sohn. So Isaac was favoring Esau. Also hat der Isaac den Esau favorisiert. Der Isaac den Esau favorisiert. Yeah. But God was not. Aber Gott eben nicht. God was favoring Jacob. Gott hat Jakob favorisiert. God even states that he did not like Esau. Also Gott hat sogar gesagt, er mochte Esau nicht. He even uses the word hate. I hated Esau. Er verwendet sogar das Wort hassen. Er hat Esau gehasst. Not as a person, but, nicht als Person, but his behavior. Aber sein Verhalten. And it's coming to the very end. Und ganz zum Schluss. Isaac is old on his deathbed. Isaac ist schon sehr alt und liegt im Totenbett. And he's gonna die. Und er ist gerade am Sterben. And the blessing is going to go to Esau. Und der Segen sollte zu Esau gehen. But it was prophesied to Jacob. Aber es wurde für Jakob prophezeit. And Jacob is going to go in and steal the birthright. Und Jakob geht in das Zelt, um das Geburtsrecht he's zu stehlen. He's going to steal the blessing. Also will diesen Segen stehlen. And he's going to put, you know, Esau had hairy arms. Esau hatte so richtig haarige Arme. And so Esau takes the skin of a goat. Jakob nimmt die Haut von einer Ziege. And actually this was his mother's idea. Eigentlich war das die Idee seiner Mutter. And so he went in to his dying father. Zu seinem sterbenden Vater. And his mother actually took a lamb and cooked it. Und seine Mutter hat ein Lamm genommen und es gekocht. And put so many spices in it you couldn't even tell it was lamb. Und hat so viel das so stark gewürzt, dass man nicht mehr feststellen konnte, and dass so es Lamm war. Jacob goes in and says hello, Papa. Er geht ihm hinein und sagt, hallo, Vater. Who's that? Wer ist da? It's Esau. Es ist Esau. I'm back from the hunt. Ich bin zurück von der Jagd. And I have some food. Und ich habe das Essen. Come here and let me feel you. Komm her, lass mich dich betasten. To see if you are Esau. Ob du wirklich Esau bist. Isaac couldn't see. Isaac war schon fast blind. He felt him. Aber er hat ihn berührt. The hairy arms. Ah. Yeah. Die haarigen Arme, ja, ja. The arms are like Esau. Die Arme sind die von Esau. But the voice is like Jacob. Aber die Stimme, die gehört zu Jakob. Let me have some food. Lass mich das Essen probieren. Venison. Hirsch. Tastes a little bit like lamb. Schmeckt ein bisschen so wie Lamm. Good. Gut, gut. And Isaac blesses him. Und Isaac segnet ihn. Just a little while later. Eine kurze Zeit später Esau comes in, kommt der Esau hinein with a meal. mit einem Essen, mit einer Mahlzeit. And he says, Father, bless me. Und er sagt, Vater, segne mich. And the father starts to tremble. Und der Vater fängt an zu zittern. And he says, you were just in here. Du warst doch gerade hier. He says, no, I was not. Nein, war ich nicht. Well, who was in here? Aber wer war dann hier? And then they realized it was Jacob. Und dann sind sie drauf gekommen, dass es Jakob war. And Esau cries out and says, "But don't you have a blessing for me?" Aber Esau schreit auf, ist da nicht noch ein Segen, den du für mich hast? He says, "The blessing has gone on your brother." Und er sagt, nein, der Segen ging auf deinen Bruder and Jakob. Yes, he will be blessed. Und ja, er wird gesegnet sein. And in the last moment, und in diesem letzten Moment, Esau lost his blessing. Hat Esau seinen Segen verloren. And how many people who are proud? Und wie viele Menschen, die stolz who are sind, living in some kind of momentum, die in irgendeiner Art des Flusses dahin leben, underestimate the kratos of God. Unterschätzen diese Kratos von Gott. How God has the ability, wie Gott die Fähigkeit hat, to humble us. Uns zu demütigen. I talked to a girl one time, ich habe einmal mit einer Frau gesprochen, having mit einer severe, Frau gesprochen, severe marriage problems. Die wirklich ganz schwere Eheprobleme hatte. Who was severely criticizing her husband. Sie hat sehr stark ihren Ehemann kritisiert and accusing him. Und hat ihn angeklagt. And I said this, I said, how can you so accuse? Und ich habe sie gefragt, wie kannst du ihn so anklagen? And the response was this. Und die Antwort war folgende. I just led someone to Christ this week. Ich habe allein diese Woche jemanden zu Christus geführt. So how can I be wrong? Also wie kann ich falsch liegen? How can God use me to lead someone to Christ? Wie kann Gott mich verwenden, um jemanden zu Christus zu führen? And then I be wrong in this. Und dann soll ich in dieser Sache falsch liegen. Wow, wow, you see that? Seht ihr das? What justifies me being proud? Was rechtfertigt es, dass ich stolz bin? What justifies me isolating myself? Was rechtfertigt das, dass ich mich selbst isoliere? From someone who is in a godly authority, von jemanden, der in einer göttlichen Autorität steht. What isolates me from them speaking into my life? Was isoliert mich von denen, dass sie in mein Leben hineinsprechen? And saying you're wrong. Und sagen, du liegst falsch. I'm telling you in love, in kindness, ich sage es dir in Liebe und in Freundlichkeit. In humility, you're und in Demut, wrong. Du liegst falsch. You're on a wrong path. Du bist auf dem falschen Weg. But pride pulls away. Aber Stolz zieht dich zurück. Isolates itself. Isoliert dich selbst. From accountability. Von der Rechenschaft. And this is where we get devoured. Und so werden wir verschlungen. And God has a plan. Und Gott hat einen Plan. To humble the proud. Um den Stolzen zu demütigen. I just pray. Und ich bete. That after people are humbled, there's still enough time left. Dass Menschen, nachdem sie gedemütigt worden sind, noch genug Zeit haben. Because God can take His time in bringing the proud down. Weil Gott kann diese Zeit nehmen, um diese Stolzen zu demütigen. I can run my life in vain. Ich kann mein Leben umsonst laufen. In Galatians chapter 2, in Galater 2, Paul the Apostle, sagt Paulus der Apostel, said, I went to Jerusalem, ich ging nach Jerusalem, to present the gospel that I received, um das Evangelium, das ich empfangen habe, from Jesus himself, von Jesus selbst. I went to Jerusalem to subject present my gospel to the apostles. Um den Aposteln dieses Evangelium zu präsentieren. A voluntary accountability. Eine freiwillige Rechenschaft. He could have easily said. Er hätte sehr leicht sagen können. I have seen the Lord. Ich habe den Herrn gesehen. He appeared to me. Er ist mir erschienen. What do I need you for? Warum sollte ich dich brauchen? I live unto Jesus. Ich lebe nur für Jesus. He had every single right. Er hätte jedes einzelne Recht, um sich selbst zu isolieren. I'm just as good as you guys. Ich bin genauso gut wie ihr. I saw the Lord. Ich habe den Herrn gesehen. And by the way, he appeared to me. Und nebenbei, er ist mir erschienen. Personally. Persönlich. And said to me, und hat mir gesagt, I have chosen you. Ich habe dich ausgewählt. So why do I need you? Also warum sollte ich dich brauchen? It wasn't his attitude. Aber das war nicht seine Einstellung. He said, I come to you. Er hat gesagt, ich komme zu euch, present my gospel, um mein Evangelium euch zu präsentieren, Jesus, das ich von Jesus empfangen habe, to present it to you, to make sure, um es euch zu präsentieren, um sicher zu gehen, that I'm not running in vain, dass ich nicht umsonst laufe. You just wonder how many Christians will run in vain. Und ich frage mich, wie viele Christen umsonst laufen. And when they stand before the Lord, und wenn sie vor dem Herrn stehen, the Lord will say, I'm sorry, wird der Herr sagen, es tut mir leid, this was in vain, Das war umsonst. Unless the Lord builds the house, they labor in vain. Wenn der Herr das Haus nicht baut, dann arbeiten die Arbeiter umsonst. In Psalm 127. Im Psalm 121. Unless the Lord watches the city. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, the watchers watch in vain. Dann wacht der Wächter umsonst. There's so many verses about doing and serving the Lord in vain. Es gibt so viele Verse, wo es darum geht, dass wir den Herrn umsonst dienen. And that's the devil's ultimate victory. Und das ist des Teufels ultimativer Sieg. Against the believer. Gegen den Gläubigen. Okay, they're saved. Okay, sie sind errettet. They love God. Sie lieben Gott oder werden von Gott geliebt. But let's get them to live their life in vain. Aber bringen wir sie dazu, ihr Leben umsonst zu verbringen. And this is what we don't want to happen. Und das wollen wir nicht, dass das passiert. The devil is continually seeking someone to devour. Und der Teufel sucht fortwährend jemanden, den er verschlingen kann. But God is arranging, he's arranging circumstances. Aber Gott arrangiert Umstände. And I'll close with this. Und ich schließe mit folgendem. You remember King Nebuchadnezzar. Ihr erinnert euch vielleicht an King Nebuchadnezzar. You can read this yourself. Ihr könnt das selbst durchlesen. And this is in the book of Daniel. Das steht im Buch Daniel. Chapter 4. Kapitel 4. Nebuchadnezzar was in his house. Nebuchadnezzar war in seinem Haus. And he had a dream. Und hatte einen Traum. He was laying there and he just had these. Er ist gelegen. Whoa. Who? And he sees a big tree. Er sieht diesen riesigen Baum. Beautiful, huge. Wunderschön. Wow, so many leaves. So viele Blätter. And the colors, awesome. Und die Farben, großartig. Wow, and fruit. Und Früchte. And people from everywhere coming and eating of the fruit. Und Menschen von überall her kommen her und essen diese Früchte. Wow. Can someone tell me what this means? Kann mir irgendjemand sagen, was das bedeutet? But then he hears a voice say, "Cut down the tree." Aber dann hört er diese Stimme, schneidet diesen Baum um. Cut down the tree. Also hackt diesen Baum cut um. Cut off the branches. Schlag die Äste. Remove the leaves. Also entfernt das Blatt. Remove the fruit. Entfernt die Früchte. But leave the stump. Aber lass den Stumpf stehen. Wow. Can anyone tell me what this meant? Kann mir irgendjemand sagen, was das bedeutet? Daniel comes in. Und Daniel kommt Daniel. Rein. Daniel. Tell me what this means. Sag mir, was das bedeutet. Okay. Okay. You are the tree, O king. Du bist dieser Baum, O König. And sovereignty is going to be taken away from you. Aber deine Souveränität wird dir weggenommen werden, deine Herrschaft. Until, here it is, until bis you recognize bis du erkennst that the Most High is ruler over the realm of mankind. Dass der Allerhöchste der Herrscher über das Herrschaftsgebiet der Menschen ist. Nebuchadnezzar, you don't know what Kratos means. Nebuchadnezzar, du weißt nicht, was Kratos bedeutet. You don't know that God has sovereign rule over all activity. Du weißt nicht, dass Gott die souveräne Herrschaft über alle Aktivitäten hat. You think that you do. Du denkst, dass du die hast. So the sovereign one. Aber der Souveräne is going to remove your sovereignty. Wird deine Herrschaft und Souveränität entfernen. And so Daniel says to him. Und so sagt ihm Daniel. I would advise you. Ich würde dir raten. To break away from all sin. Abzulassen von aller Sünde. And show mercy to the poor. Und den Armen Barmherzigkeit zuteil werden zu lassen. And maybe this won't happen so soon. Und vielleicht passiert das dann nicht so bald. That's my advice. Das ist mein Rat an dich. Any sin in your life, break away from it. All die Sünden in deinem Leben, lass sie sein. And give mercy to the poor. Und gib Barmherzigkeit den Armen. Maybe it will be prolonged. Vielleicht wird es dann hinausgezögert. Your prosperity. And then it says this. Dein Reichtum. 12 months later. Und dann heißt es 12 Monate später. He was walking on the roof of the palace. Da heißt es, er ging auf dem Dach seines Palastes. And the king was reflecting. Und der König hat so bei sich also hat überlegt und gesagt, is this not Babylon the great? Ist das nicht Babylon die große? Which I myself have built, die ich selbst gebaut habe. As a residence by might of my power, als Sitz durch meine Macht und meine Kraft. And the glory of my majesty, und für die Herrlichkeit meiner Majestät. While the word was in the king's mouth, und während das Wort noch im Mund des Königs war, a voice came from heaven, kam die Stimme vom Himmel. Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, sovereignty has been removed from you. Deine Herrschaft wurde von dir weggenommen. And he lost his mind, er hat seinen Verstand verloren. Became like an animal, wurde wie ein Tier. His hair grew long, seine Haare wurden ganz lang. He had claws like an eagle, er hatte Klauen wie ein Adler. And he lived in the forest for 7 years, und hat im Wald gelebt für 7 Jahre. Ate bugs and worms, hat so Käfer und Würmer and gegessen. Had the mind of an animal, und hat diesen Verstand eines Tieres. 7 years later, he comes Sieben back. Jahre später kam Seven er zurück. Years later. 7 Jahre. Oh boy, it happened. Oh Mann, es ist wirklich passiert. He comes back, sovereignty is restored. Seine Herrschaft wird wiederhergestellt. And this is what he says. Und das sagt er. And this is what all of us should say. Und das ist das, was wir alle sagen sollten. And this is the end of this message. Und das ist das Ende der Botschaft. But at the end of the period, I, Nebuchadnezzar, raised my eyes toward heaven. But am Ende dieser Zeit habe ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel gehoben. And my reason returned back to me. Und mein Verstand kam zu mir zurück. I blessed the Most High and praised and honor him who lives forever. Und ich segnete den Allerhöchsten und habe ihn gepriesen, geehrt, den, der für immer lebt. His dominion is an everlasting dominion. Weil seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft. His kingdom forever and ever. Und sein Königreich ist von allen Zeiten, für alle Zeiten. Then he ends with this. Und er endet mit Folgendem. God knows how to humble the proud. Gott weiß, wie er den Stolzen demütigen muss. God knows how to humble. Gott weiß, wie er den Stolzen demütigen Why should I wait Warum sollte ich warten, for God to orchestrate something, dass Gott etwas herrichtet oder vorbereitet, to bring down my pride, um meinen Stolz runterzubringen, when I can just give someone permission to help me with it. Wenn ich einfach jemandem die Erlaubnis geben kann, dass er mir dabei hilft? This all comes down to one more thing. Und das führt alles zu einer weiteren Sache. Und ich schließe in einer Minute. You can go home and read Colossians chapter 1. Ihr könnt nach Hause gehen und Kolosser 1 lesen. Verses 9 through 13. Verse 9 bis 13. And it says this. Und dort heißt es, that God's glorious Kratos, dass Gottes herrliche Kratos, helps us attain perseverance, hilft uns Durchhaltevermögen zu bekommen. Langmut and joyful thankfulness. Und freudige Dankbarkeit. That's the effect it has on us. Das ist der Effekt, den es auf uns hat. And we understand that all of our circumstances, verstehen wir, dass all die Umstände, are very much in God's hand. Allesamt in Gottes Hand liegen. How can you test your pride? Wie kannst du deinen Stolz testen? See how impatient you are with the plan of God. Schau dir an, wie ungeduldig du mit dem Plan Gottes bist. There is where you can measure your pride. Dabei kannst du deinen Stolz messen. All of us want to see things happen. Alle von uns wollen, dass gewisse Dinge eintreten. But everything is in God's plan. Aber alles ist in Gottes Plan He's enthalten. In full control. Er hat die volle Kontrolle. And that's where I can rest und darin kann ich ruhen and find my strength und meine Stärke finden, to persevere, um durchzuhalten, to suffer long, langmütig zu sein and to be joyfully thankful und freudig dankbar zu sein for all things. Für alle Dinge. Amen. Amen. Father, thank you this morning. Vater, danke für heute Morgen. That you are so far more in control of our lives than we would ever imagine. Dass du so viel mehr die Kontrolle über unser Leben hast, als wir uns vorstellen können. Thank you. Danke. For loving us. Dass du uns liebst. Caring for us. Dass du dich uns sorgst. Maybe someone's here this morning. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier. You've never received Jesus in your life. Und du hast Jesus noch nie in deinem Leben empfangen. Jesus is God's Son. Jesus ist Gottes Sohn. Who came to earth. Der auf die Erde kam, died on a cross, am Kreuz starb, for our sins, für unsere Sünden, then rose from the dead. Dann ist er aufgestanden He's von den Toten, alive today. Er ist heute lebendig, He knows you. Und er kennt dich, He knows your life. Er kennt dein Leben, and He's in control of everything. Und er ist in der Kontrolle von allem, giving us a degree of sovereignty. Und er gibt dir einen Grad der Souveränität oder der Herrschaft, with our free will. Mit unserem freien Willen. Would you make a decision this morning to receive his love? Würdest du heute Morgen diese Entscheidung treffen, seine Liebe zu empfangen? And forgiveness. Und seine Vergebung. And receive him into your life. Und ihn in dein Leben zu empfangen. Let him take control. Lass ihm die Kontrolle übernehmen. Let him lead and guide your life. Lass ihn dich leiten und führen. Pray this simple prayer. Bete dieses einfache Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. All of my wrong. All mein Falsches, was ich tue. Cleanse me. Reinige mich. Jesus. Jesus. Say these words. Jesus. Sag diese Worte. Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. Come into my life. Komm in mein Leben. Fill my heart. Füll mein Herz. With your love. Mit deiner Liebe. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's just pray. pray one more time. Lasst uns nochmal beten. I had this thought. Ich hatte diesen Gedanken. Let the word of God discipline us. Lasst das Wort Gottes uns disziplinieren. So that situations don't have to. Dass die Situationen das nicht machen müssen. Because when we get disciplined by situations, it's hard. Weil wenn wir durch Umstände und Situationen diszipliniert werden, ist das sehr schwer. But we can allow the Holy Spirit to convict us through His Word. Wir können zulassen, dass der Heilige Geist uns überführt durch sein Wort. And then we receive it and we humble ourselves under that. Und dann demütigen wir uns darunter. When I started this fast, God spoke to me, I don't only want you to fast from certain foods. Als ich mit dem Fasten begonnen habe, hat Gott mir gesagt, ich will nicht, dass du nur vom Essen fastest. But I want you to fast from reading Krimis. Sondern ich will auch, dass du aufhörst, Krimis zu lesen. And I said, okay, how long? Ich habe gesagt, okay, wie lange? And he said, 3. Und er sagte, 3. And I said, 3 weeks? Er sagte, 3 Wochen. He said, 3 months. 3 Monate. And so I am purposing to give that time to the Word. Und ich habe mir vorgenommen, die Zeit, die ich sonst darauf verwende, im Wort zu verbringen. And I have time for the Word. Ich habe Zeit für das Wort. And it's made such a difference. Und es macht so einen Unterschied. And so maybe God is speaking to you something that you enjoy, something that's not bad, something that's relaxing. Vielleicht spricht Gott zu dir und du hast Freude an etwas, was es nicht schlimm ist und irgendwie entspannend ist. But maybe the Lord wants to bring you deeper into His Word. Vielleicht will Gott dich tiefer in sein Wort hineinführen. So let's ask the Holy Spirit to speak to us. Aber fragen wir den Heiligen Geist, dass er zu uns spricht. Father, if there's anything in our lives that is dampening our hunger for you. Vater, wenn es irgendwas in unserem Leben gibt, was unseren Hunger nach dir dämpft. Show us. Dann zeig uns das. And by your strength through your spirit. Und durch deine Stärke und durch deinen Geist. We want to give that up for a certain period of time. Möchten wir diese Sache für eine gewisse Zeit aufgeben? Maybe it's a person. Vielleicht ist es eine Person. Maybe it's Facebook. Vielleicht ist es Facebook. Maybe it's emails. Vielleicht sind es E-Mails. Maybe it's novels. Vielleicht sind das Geschichten. Romane. Maybe it's movies. Vielleicht sind es Filme. Maybe it's TV. Vielleicht ist es das Fernseher. We want to go another level with you, Lord. Wir möchten eine weitere Ebene mit dir erklimmen. We want to go. We want to be more radical. Wir wollen noch radikaler sein. And let your word, let your spirit discipline us. Und lass dein Wort und dein Geist uns disziplinieren. We give you permission. Wir geben dir die Erlaubnis. And give us people in our lives that will speak into our lives. Und führ bitte Menschen in unser Leben, die zu uns sprechen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.